Muss ich jetzt die Umwelt verschmutzen, nur weil Firefox zu viel RAM verbraucht? Wieder zwei schöne, gute, funktionierende Original-Apple-RAM-Riegel aus dem neuen Rechner raus, zwei neue rein. Kostet nicht die Welt, aber mich reut's irgendwie da dauernd, die große Rochade zu machen. Also hast du momentan Speicherleaks ohne Ende? Ich meine, ich habe gerade geguckt, das 8 Gigset kostet bei Crucial, Moment, 67 Euro. Das ist ja nicht die Welt. Wow. Aber es ist immer alles oder nichts, ne? Und es ist sowas von unnötig, ne? Man hat wieder zwei Speicherriegel rumliegen. Und das nur für den Firefox? Mhm. Gut, nutze ich den nicht, dann brauche ich nur 4 Giga. Geht mir genauso. War vor Firefox 4 auch so. Erst seit der 4er. Ja, seit der 4er total extrem. Es kommt doch jetzt bald die 5er. Wann? Soll die nicht heute kommen? Okay. Es gibt, glaube ich, eine Version, die du heute schon laden kannst. Aber es gibt ja auch andere Leute, die das Problem mit Firefox 4 haben, wenn man so das Netz durchsucht. Ja, sie haben es ja sogar offiziell zugegeben, dass sie ein Problem haben. Naja. Also hat also, Safari... Ja, das ist sehr zu begrüßen. Genau, das meine ich schön. Nicht das andere, das ist nerviger. Also ich habe eigentlich immer das Problem, dass ich ja die Browser mehrere Wochen am Stück offen lasse. Und dann laufen die alle voll. Das habe ich früher auch mal gemacht, aber inzwischen ist es so, dass du so alle 2 bis 3 Stunden mal Firefox neu startest, weil er dann mal wieder so bei 600 MB rumliegt. Naja. Naja, das passiert mir dann auch, wenn du so 1-2 Wochen hast, den Opera laufen und ich habe da meistens auch immer so um die 20, 25 Tabs offen und dann, naja. Das habe ich auch, aber bei 5 verschiedenen Fenstern. So viele Tabs offen, gestört. Ja, ich kann ja bei Opera schön Tab-Stacking machen und da kann man das alles zusammenschieben und das ist das auch wie Fenster, oder? Ja. Also ihr lasst wirklich eure Browser längere Zeit für Tage wirklich offen? Ja, solange Flash nicht zum Abkürzen bringt. Oder ein Java-Applet. Oder ein Java, da sind wir flexibel, ja. Also was bei mir eigentlich generell hängt, ist eigentlich, wenn dann Java auf irgendwie eine Systemseite oder ist es wirklich Flash, was einfach den ganzen Browser runterzieht und dann Schluss, dann kann man einfach nur über einen Prozess killen. Also das habe ich beim Firefox 4 jetzt bisher noch nicht gehabt, glaube ich. Bei mir stürzt einfach immer nur das Flash-Teil ab, muss dann aber dennoch den Browser neu starten, weil das Flash-Teil nicht automatisch wieder hochkommt. Das Dumme. Und dann war es ja ein voller Erfolg, den Prozess auszulagern. Genau. Also früher war es doch zu Windows 3X-Zeiten so, dass dann die Applikationen, also wie CorelDRAW oder sowas, abgestürzt sind. Und heute stürzen die Applikationen nicht mehr ab, sondern nur noch der Webbrowser, der ja auch eine Applikation ist. Naja, das Fiese zum damaligen Zeitpunkt war, dass so ein CorelDRAW, wenn es eine richtige Exception geschmissen hat, dann auch das ganze Betriebssystem gleich mitgenommen hat. Das würde ich mal sagen, ist erst seit 2000 besser geworden, oder? Windows 2000. Kann man sagen, ja. Und wenn es heute bei Windows kracht, ist es ja meistens irgendein Treiber, der schlecht programmiert ist oder irgendeinen Fehler hat. Alles andere hat ja gar keine größere Berechtigung mehr. Genau. Also ist eigentlich der Krieg oder das Problem heutzutage verlagert eigentlich nur noch auf den Webbrowser eigentlich? Versucht ja da ziemlich viel zu machen. Also zum Beispiel die einzelnen Tabs laufen als eigener Prozess und dann sollte ja eigentlich nur das Tab abstürzen, nicht dann der ganze Browser. Aber irgendwie so richtig funktionieren tut das, glaube ich, auch nicht. Richtig, also ich habe das beim Chrome-Browser habe ich das. Also wenn ich beim Chrome, wenn da ein Tab abstürzt und das sind ja eigentlich wirklich einzelne Prozesse, dann reißt es den ganzen Browser teilweise runter. Meistens aber nur dann, wenn es Flash eigentlich ist. HP Touchpad. Jemand bestellt? Nö. War das jetzt ein ja oder ein nein? Mir kam da bloß gerade. von wegen HP Touchpad, kam mir gerade ein dummer Gedanke, Rocky Horror Picture Show. Aber ich habe ja nichts gesagt. Die alles noch jugendfrei. Das war nur deine Betonung, ne? Die Polizei hat ja jetzt zum Abgleich von Raser-Fotos auch Facebook herangezogen. Sind öffentliche Daten? Ja, fand ich nicht schlecht, also von der Idee her. Und da gab es dann wirklich Einsprüche, die dann behauptet haben, ich bin das gar nicht. Und dann konnten die dann direkt sagen, ja, wir haben aber in Facebook geguckt, ist das aber doch gewesen. Sicher, echt? Boah. Ja. Das ist aber genial. Aber dann ist ja Facebook mal was zu was Positivem zu gebrauchen. Ja, ist im Prinzip eine Arbeitserleichterung für die Polizei. Eigentlich nicht schlecht. Und es sind frei verfügbare und öffentliche Daten, also von daher. Es gibt also Beamten, die Berufswege auf Facebook gehen dürfen. Schön, ich wäre Polizist. Genau das wollte ich gerade sagen. Also ist dann das tägliche Arbeitsmittel um das Tool Facebook reicher geworden bei der Polizei? Naja, so eine Gesichtserkennung ist schon was Feines, ne? Stimmt, ja. Habt ihr eigentlich gelesen, dass momentan so Apple und Facebook sehr stark so im Machtkampf, Machtspielchen momentan ist? Wegen der iPad-Ausgabe, die Sticheleien vom Zuckerberg, oder was meintest du? Ja, dieses, wie heißt das Projekt Sparta und was es da so Schönes gibt momentan? Also diese Web-Applikation statt Applikation fürs iPad und fürs iPhone, Facebook jetzt als eine Web-Applikation. Und ich überlege mir gerade, wenn jetzt viele andere Leute sagen, sie haben jetzt die Nase, also die haben jetzt Schnupfen von Apple oder so, also Nase voll, dass sie sagen, wir machen jetzt keine Apps mehr für dieses System, sondern wir machen jetzt nur noch Web-Applikationen. Also glaube ich, eine Zeitung war das, glaube ich, war das New York Times, die eine Magazin-App hatte auf dem iPad und dann haben sie gesagt, nö, mit den Konditionen sind wir nicht zufrieden, wir machen jetzt eine HTML-Applikation. Es gab, was ich ein bisschen verstanden habe, also Facebook will ja einen eigenen App-Store machen auf HTML5-Basis. Richtig. Genau, und da arbeiten sie mit der Huffington Post zusammen. Die möchte eine Zeitung machen da drin. Aber eben webbasierend, nicht app-basierend. HTML5, genau, ja. Also ich denke mal, dass laut Apple ja ein ganz legaler Weg ist. Ohne Problem, das sagen sie ja, genau. Aber was passiert, wenn jetzt alle oder größere Magazine von der Apple-App Variante abspringen und auf HTML5 gehen? Dann bin ich endlich zufrieden. Es ist ja so eine Geschichte, wir versuchen ja alle, oder beziehungsweise es soll ja alles plattformunabhängig laufen. Und so habe ich als Softwareentwickler die Möglichkeit, einmal etwas zu entwickeln und das dann auf allen Plattformen verfügbar zu haben. Für Apple wäre das natürlich nicht so gut, wegen den Einnahmen, die sie dann nicht mehr verdienen. Aber ich denke mal, für die Verlage oder beziehungsweise für die Hersteller wäre es halt top. Naja, also HTML ist ja schon immer dafür berühmt gewesen, dass es überall gleich läuft. Vom IE5. Ja, okay. Safari. Naja, aber es ist mit CSS ist es doch wesentlich besser geworden. Aber im Prinzip ist das ein ganz normaler Wettbewerb. Weil Apple sackt ja da nicht nur das Geld an, sondern die haben auch wirklich was auf die Beine gestellt, nämlich die ganze Abrechnungsgeschichte. Wenn die Leute jetzt eine Alternative haben, dass sie die ganze Abrechnungsgeschichte elegant in HTML5 machen, dann muss Apple sich was überlegen. Genau, es geht ja vor allem um das. Das ist ja das Große, was Apple hat. Das ist einfach mit einem Klick und ja, die ganzen Kunden. Und solange das nicht darauf basiert, wir waren aber die Ersten, die das mit einem Klick machen konnten und wir haben da das Recht drauf. Wenn es nicht daran irgendwie festgemacht wird, dann finde ich das auch okay. Also wobei, das hat der Amazon. Amazon hat ja auch diesen Ein-Klick-System. Da habe ich auch gerade dran gedacht, dieses One-Click-Buy, dem One-Click-Buy-Patent da. Ja, wenn es dort mit Fairplay zugeht oder mit rechten Dingen eher. Das war's. Und da ein richtiger Wettbewerb ist, ohne dass man da mit irgendwelchen komischen Patenten rumhantiert, dann wird sich einfach herausstellen, wer dort das bessere Angebot hat. Make möglich. Or buy. Weil im Prinzip hast du ja iTunes, gibt's ja bei Amazon, gibt's ja der MP3-Musikstore, es gibt App Store, also Android-Bereich, also Amazon hat ja eigentlich nahezu alles, was Apple auch hat, auch mit Filme und so weiter. Ab nächstem Jahr noch Tablets eigene, ja. Und auf Android sogar einen eigenen App Store. Ja. Richtig. Also im Prinzip die momentanen Kampfsysteme, wenn man das so, oder die Hähne zueinander, ist ja eigentlich dann Amazon und Apple. Haben ziemliches Konfliktpotenzial, auch mit Kindle und iPad und so weiter und so fort. Mhm. Spannend ist aber, dass Apple zum Beispiel den Amazon Web Services oder die Amazon Web Services für ihre Cloud verwenden. Meinst du, dass das gefaked ist oder dass es wirklich echt ist? Ich denke mal, es ist echt. Also es ist der größte Cloud-Anbieter und warum soll ich eine eigene Infrastruktur vorhalten, wenn ein großer Anbieter das auch anbietet? Man kann sich ja Twitter angucken. Twitter läuft ja auch zum größten Teil in der Amazon Cloud ab. Aber warum hat dann Apple dieses Rechenzentrum gebaut? Für was? Nur um die Daten dort abzulegen? Das habe ich jetzt gerade nicht verstanden, den ersten Teil. Ich auch nicht. Nee, warum hat... Warum hat Apple denn diese Serverfarm gebaut, nur um die Daten dort abzulegen und den Sync-Service läuft dann über Amazon? Dazu kann ich jetzt nicht viel sagen. Also ich kann nur sagen, was ich gelesen hatte, das war, dass wohl Daten abgefangen worden sind von iOS 5 und die an Microsoft Azure und an die Amazon Web Services gingen. Vielleicht ist das Ausfallsicherheit? Wäre ja sinnvoll. Also so ja. Quasi eine zweite iCloud bei Amazon selber. Möglich wäre es, aber im Prinzip hat sich ja auch Apple mit Samsung in den Haaren, weil sie Konkurrenten sind. Aber Samsung ist ein großer Lieferant von Apple. Größte Lieferant sogar, ja. Gut, sie haben ja auch gesagt, sie sollen die ganzen neuen iPads und iPhones soll Apple Samsung zeigen. Weil ja umgekehrt Samsung Apple zeigen muss, haben sie das jetzt auch beantragt, ja. Neuestes Stand ist ja, dass sie sich zusammensetzen, quasi ohne Gericht mal. Das wäre vielleicht mal ganz sinnvoll. Ja. Die eine hat ja geschrieben, warum müsst ihr euch streiten? Also das geht ja auch normal. Also gebt euch die Hand und gut ist. Naja, gut, es geht um viel Geld. Also Samsung holt ja gerade bei den Marktanteilen ganz ordentlich auf. Und wenn man dem Konkurrenten etwas reinwürgen kann oder eins reinwürgen kann, dann versucht man das ja. Oder im Gegenzug Patentaustausch oder sonst irgendwas. Gibt ja alles Mögliche, was man da machen kann. Mhm. Ja, ich denke, es geht sicherlich auf diese Richtung aus. Patentaustausch oder ja, der zahlt ein bisschen da und umgekehrt und dann passt es dann wieder. Eben, wie war das mit Riem? Haben die nicht die Nortel oder wollen die Nortel-Patente kaufen? Google auch. Ah, Google, ja. Apple, also Google hat als einziges ein Angebot abgegeben, aber Apple und Riem und AT&T, alle möglichen sind da dran. Weil sind ja 6000 Patente dahinter. Richtig, ja. Ja, das ist schon ordentlich. Also wenn das Paket verkauft wird, also da kann man einiges mit anstellen. Ja, vor allem, es ist ja in dem Bereich, es ist ja WLAN und LTE, also der kommende Netzwerkstandard ist da vor allem drin in diesen Patenten. Ja. Mobilfunk und das Ganze. Also der das bekommt, der ist nachher ziemlich mächtig, denke ich mal, auf dem Gebiet. Es war, glaube ich mal, es gab einen Zeitungsartikel vor, glaube ich, 30 Jahren, wo jemand geschrieben hat, also damals zu der Zeit, dass in Zukunft dann im Jahre 2020 oder so, es gibt dann nur noch eine Firma, also es war, glaube ich, IBM, hat man damals gesagt, die dann alles kontrolliert und alle Patente hat. Also momentan schaut es ja danach aus, dass alle quasi streiten und die vielen Firmen gehen dann bankrott und jede Firma sammelt sich die Patente der anderen ein. Ja, die Frage ist, wir steuern ja im Prinzip da schon ein bisschen drauf hin, dass da eine Firma alles behält. Aber irgendwo bei dem Patentwesen muss, denke ich mal, irgendeine Lösung gefunden werden bei diesen ganzen Trivialpatenten. Wir hatten ja vorhin schon das Amazon One-Click-Buy-Patent. Dass man sich sowas patentieren lassen kann, ist echt eine Zumutung. Und heutzutage kann man eigentlich, wenn man zum Beispiel ein Mobiltelefon selber bauen möchte und das vielleicht als Open Source freigeben, das ist ein Patentminenfeld, genauso wie ein Videocodec. Das kann man gar nicht mehr entwickeln, ohne irgendwelche Patente von irgendjemanden, wo man noch nicht mal weiß, dass die Patente überhaupt gibt, dass man die verletzt. Also das, ich weiß nicht, das Patentwesen war, glaube ich, mal anders gedacht. Ja, ursprünglich hat es sicher. Ja? Ursprünglich hat es sicherlich einen anderen Sinn. Ja. Und das Schlimmste fände ich, wenn jetzt die Softwarepatente auch in Europa kämen. Weil dann kann man einiges eindosen. Oh, dann lasse ich mir die Variablenzuweisung patentieren. Ja, das ist leider die großflächige Meinung, so nach dem Motto, die sollen nur kommen. Ich habe da noch ein paar tolle Sachen auf der Pfanne. Bloß, wenn dann Sony kommt und sagt, das haben wir aber auch gemacht. Schreitwert 10 Milliarden. Such dir einen Anwalt. Wie viele Chancen hast du? Null. Genau. Ja, das ist wirklich an der Stelle, also Softwarepatente würde ich als absolute Katastrophe ansehen, weil Patente laufen das, ich glaube 10, 12 Jahre oder sowas war da, ne? Das geht auch länger, wie bei Disney sieht. Solche Sachen sind sehr flexibel gestaltbar. Jedenfalls bei der ganzen Geschichte, das wäre wirklich ein Hemmnis für die ganze Softwareentwicklung. Da muss man im Privatbereich auch noch aufpassen, was man irgendwie entwickelt. Die ganzen Freeware-Programme, die irgendwelche Programme, sage ich mal, imitieren. Es reicht ja nur, dass es ihnen so ähnlich aussieht, haben dann sofort irgendwelche Patentklagen am Hals. Also Softwarepatente ist ein ganz schwieriges Thema. Und also ich hoffe, dass sie nicht kommen. Aber da wird doch nichts behindert. Es gibt dann 5 bis 10 große Firmen, die haben untereinander Abkommen. Da wird nichts behindert. Die machen ihr Business besser als je zuvor, weil sie haben überhaupt keine private Konkurrenz mehr. Ich lasse mir dann das Ad-Zeichen patentieren. War alles schon da. Schade. Oder Explorer, die Markenrechte. Oh ja, das war ja auch so ein ganz, ganz tolles Kapitel. Aber ich glaube, die haben das verloren, oder? Sie haben sich, glaube ich, irgendwie außergerichtlich mit ein bisschen Geld zufrieden gegeben, aber es wird wahrscheinlich schon relativ teuer gewesen sein. Ja. Ein bisschen viel Geld, ja. Warum? Ja, oder das war früher, was war das mit der Titanium, Intel, Pentium? Ja, da gab es auch irgendwas. Ich verstehe nicht, warum dort das Patentwesen einfach so missbraucht. Wer das große Firmen das so missbrauchen können, dass die Staaten das zulassen. No? Da geht es ja schon nicht mit rechten Dingen zu. Naja. Die bekommen sicherlich auch einiges. Eine Hand wäscht die andere. Ja, da geht es garantiert sehr, sehr sauber zu. Wie an vielen solchen Dingen, politisch und auch nicht politisch. Habt ihr irgendwelche privaten Bastelsachen momentan am Laufen? Also außer jetzt Tim mit seinem, was war das, Bluetooth CBC Disk Image Tool? Oh ja, ich habe meine Time Machine umgarnt, gestreichelt, geresettet, Sachen gelöscht, Logs angeguckt und sie hat mir immer nur die kalte Schulter gezeigt und das Backup abgebrochen. Aber seit heute redet sie wieder mit mir, sie macht wieder Backup. Das war eine schwere Geburt. Was war denn? Irgendein Backup hat sich verhakt. Ich nehme mal an, vom Datum her, da habe ich eine größere Fernsehsendung aufgezeichnet. So mit so 4 bis 5 Gig Dateien. Und da muss es sich irgendwo ganz, ganz bös verschluckt haben. Und seitdem hat sie das Backup immer abgebrochen. Zum Teil mit Indexing-Fehlern. Zum Teil, ja, ich kann die Disk nicht erreichen. Also ganz hanebüchen. Unschön. Ich muss wirklich sagen, es gibt ja ein paar so Problemchen mit denen, mit allem Möglichen. Aber ich habe Holz anfassen bis jetzt nie ein Problem mit dir gehabt, außer dass ein Netzteil mal tauschen mussten. Aber da habe ich eine neue bekommen, eine größere dafür, also eine 2 Tera. Und die laufen beide einfach schön ruhig und sichern immer perfekt. Ja gut, also mir hat sie auch einmal das Leben gerettet. Da habe ich den MacBook Pro zugemacht, musste kurz hinten an die Tastatur, aufgemacht, ist nie wieder aufgewacht. Ja. Am nächsten Tag zum Diener gegangen, gesagt, können wir da was machen? Er hat dann gesagt, 1200 Minimum, neues Motherboard. Und ja, neun gekauft, sehr reibungslos. Alle Achtung. Ja, das funktioniert. Sie hat mir schon mehrfach so das Leben gerettet von Daten, die ich gelöscht habe oder neu aufsetzen. Das ist wirklich ganz genial gelöst. Auf der anderen Seite ist es so, immer wenn die Time Machine läuft, sagt mein Wireless, start mich doch noch mal neu. Ich habe irgendwie kein DNS mehr. Den DNS habe ich jetzt noch nicht. Ich habe noch keinen wirklichen Nerv, mir das im Detail anzugucken, aber ich habe so das Gefühl, was er noch im Cache hat an Adressen, da kann er noch drauf zugreifen und irgendwie verschlüsselt er seinen DNS-Server. Total strange. Tim, du hast, glaube ich, Windows, oder? Kann das sein? Ich habe Windows, ja. Also du hörst jetzt so und sagst einfach, was brabbeln die denn da? Naja, Pickup? also Was ist das? ich weiß schon, nee, ich weiß schon, Time Machine und so weiter kenne ich auch, aber habe ich auch am Wochenende erst gesehen, wie jemand Im seinen Kino. Rechner da. Nein. War auch sehr guter Film. Ja. Aber nur das Original. H.G. Wells, ja. Aber unter Windows hat man so Probleme ja nicht. Deswegen braucht man auch keine Time Machine, oder? Genau. Deshalb ist mein Arbeitsrechner unter Windows 7 auch nicht am Internet. Ja, da kann nichts passieren. Nicht so viel. Wow. Das Aber war jetzt noch ein genug. guter Kaufargument. Aber stimmt, ich muss sagen, die Original-Time Machine, also die Schwarz-Weiß-Filmvorlage, ist deutlich besser als diese neue Variante. Das war bei Hitchhiker's Guide Through the Galaxy, war auch die uralte BBC-Serie irgendwie um Längen besser als der Kinofilm, der neue. Gut, die Spezialeffekte waren natürlich besser. Yay, na super. Darf ich dann bei dir auch argumentieren, dass die PS3 eine viel schönere Grafik als die Wii hat? Von mir aus das da, ja. Also ich muss sagen, Hitchhiker Guide to the Galaxy als Buch ist besser. Das ist unbestritten. Da sind wir uns vollkommen einig. Da ist die Grafik aber ganz schlecht. Aber es ist eine Trilogie in vier Bänden. Oder auch wobei, fünf. eben fünf, es gibt seit kurzem die fünfte Variante davon, ja. Aber eine Trilogie mit fünf Bänden, das hat schon was. Aber die Grafik ist ja eigentlich unendlich groß, weil du kannst ja die Grafik ja durch ein Buch selber erdenken. Es kommt immer darauf an, welche Auflösung seine bordeigene Grafikkarte hat. 16 Farben CGA. Wer sagt, EGA sticht? Aber mit Adlib-Sound, oder? Natürlich. Monochrom Bernstein-Monitor. Oh, dann kriegst du ja dieses tolle, typische Cyan gar nicht richtig mit. Ah, Schon bitter, ne? Aber Das ist. Grünmonitor ist doch das Beste gewesen, oder? 75 Hertz. Das war damals was. Schon wieder in die Annalen der Retro-Geschichte abgedriftet. Um nochmal den Bogen zurück zu dem Film zu bringen. Was mir in der letzten Zeit aufgefallen ist, wie viele Remakes mittlerweile nur noch in den Kinos kommen. Hast du letztens mal Radio gehört? Ah, okay. Die Hits der 70er, 80er, 90er, das Beste von heute. Ja, das Beste von heute, was die Kids von heute nicht mehr wissen, was aber schon wieder uralt ist, ne? Ja. Genau dasselbe Spielchen. Recycling lebt vom Mitmachen, heißt das doch, Da oder? fand ich es eigentlich auch witzig. Da hatte ich jetzt neulich ein Remake aus irgend so ein Dance-Song gehört. der ist so Ende der 90er, 99 oder 2000 rum sogar, ist der in den Charts gewesen. Agathe jetzt? Bauer? Nee. So ein Sommerhit. My Feelings for You hieß der. Ah. Kam jetzt vor kurzem erst 1:1 komplett das gleiche. Und wieder in die Charts. Habt ihr mitbekommen? Der musikalische Kopf von Nena hat sich mit dem musikalischen Kopf von Modern Talking zusammengetan. Yo! Da bin ich durch Zufall mal irgendwie bei Raab reingezappt und. Und da hast du die Werbung gesehen. Du hast die zwei sogar noch gesehen. Ja, sie haben sogar irgendwie ein Video gezeigt und haben gesagt, ja, 80er kommt ja wieder und wir sind ja irgendwie die 80er. Ja. Ach, du Schande. Das wollten wir alles unbedingt haben. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das ein Riesenerfolg wird. Aber das ist ja der Trend. Also wenn du diese, wie heißt das, Black Eyed Peas, die neuen Musiktitel anhörst, das ist ja alles alte 80er Jahre Mucke. Also ich weiß noch, wie bei mir damals in der Schule, habe ich in einer Band gespielt und der Keyboarder kam an, hier Modern Talking, ganz, ganz toll. Ne? Sony Walkman, Kassette drin. Und ich dann so, wie heißt denn das Stück jetzt? Moment, das müsste, nee, doch nicht, ich spule mal vor. Er musste dann zugeben, hört sich alles irgendwie gleich an. Aber naja, es ist ja cool, man darf ja nichts mehr Böses drüber sagen. Ne? Man muss das auch an der Stelle, gerade bei Modern Talking ist das ja so ein Punkt, wo ich mich immer wieder frage, wenn man dann zurückschaut, da wurden Millionen von CDs oder Platten oder was verkauft, aber keiner hat sie. Irgendwer muss die doch gekauft haben. Das waren die Raubkopierer von damals. Ja. Die liegen zusammen im Bernsteinzimmer irgendwo eingemottet und. Die geben es einfach nicht zu. Ja. Hattet ihr damals einen echten Sony Walkman? Ja, ich ja. Jo, irgendwann schon. Also später dann auch bei mir. Schon mit Auto-Reverse und Radio drin. Nee, Radio hatte meiner noch nicht, aber Bahn DD2, doch immerhin. Mit Quarzlaufwerk und drehbaren Tonkopf und so. Und der Witz ist, habe ich nur geträumt. Der Witz ist, den habe ich immer noch. Es könnte sein, dass ich den auch noch irgendwo rumfliegen habe. Also neulich beim Aufräumen habe ich den wiedergefunden und wollte da mal gucken, funktioniert dieses olle Teil eigentlich noch? Und hat nicht mehr funktioniert. Weil die Batterien ausgelaufen sind. Nein. Okay. Was ganz anderes. Aber ich muss sowas dann ja unbedingt auseinanderschrauben, weil wenn, dann muss man auch mal reingucken, bevor man es wegschmeißt. Kenn ich irgendwo her. Und da war dann nur das Kabel von dem Batterieanschluss ab und dann habe ich es wieder angelötet und ich habe es nicht übers Herz gebracht, das Ding dann wegzuschmeißen. Hätte ich auch nicht. Also meine Frau hat noch einen Original Discman von Sony und der ist noch in Gebrauch. Oh. Okay. Habt ihr dann später migriert auf diese Mini-Disc-Player oder habt ihr dann diesen Versuch von Sony doch dann irgendwie hinter euch gelassen? Ich hätte noch einen zum Verkaufen. Thorsten, du hattest zu der Zeit Mini-Pli, oder? Ja. Das wäre jetzt eine genau so eine böse Unterstellung, wie dass wir Minidisc gehabt hätten. Jo. Okay, ja. Ich Martin hat es schon zugegeben. Ja, meinen möchte ich immer noch verkaufen. Das will niemand. Okay, also wir machen deinen Link und dann kannst du dort dann dein Gerät verkaufen. Ja, erst muss Sony dann erklären, warum sie Minidisc verkauft und auf der anderen Seite die CDs mit Kopierschutz ausgestattet hat. Das war ja das Allergenialste. Ne? Da hat ein Firmenzweig hat Werbung mitgemacht, überspielen Sie doch Ihre ganzen CDs auf Minidisc. Super tolle Geschichte, aber bitte nicht unsere. Wobei Minidisc war ja so eine Geschichte für den, ja, kann man sagen, für die Übergangszeit, oder? Zwischen CD und Kassette, würde ich sagen, oder nicht? Zwischen CD und MP3, oder? Kann man sagen, ja. Ja. Wo dann Sony den Zug verpasst hat. Also eigentlich fand ich es recht interessant. Hatten die nicht zum damaligen Zeitpunkt statt MP3 halt AAC als Audio-Codec, habe ich so in Erinnerung? War das so? Ja, glaube schon, ja. Also waren damit ja eigentlich, wenn man überlegt, da sind wir ja nicht viel weiter weggekommen, oder? Ja, iTunes hat ja AAC, ja. Ja. Sie waren dann schon Apple-kompatibel. Ob die mal was miteinander hatten? Wer hat eigentlich dieses AAC erfunden eigentlich? Das war doch Fraunhofer. Auch Fraunhofer, ja. Ja, genau. Ja, genau wie MP3. Also es hat nicht Apple erfunden. Nee. Das erste A steht auch nicht für Apple. Nicht. Viele glauben das ja. Genau wie bei DSC ist auch nicht das die Dateiendung für die digitalen Sony-Fotos. Genau. Bin ich auch mal reingefallen. Aber das ist eigentlich bei den Codecs, das ist eigentlich auch eine spannende Geschichte, wenn man sich das mal anguckt, wie lange wir jetzt auch schon MP3 haben. Ich glaube, den ersten MP3-Encoder vom Fraunhofer-Institut hatte ich irgendwann 96, 97 in der Hand, für DOS noch. Kommt hin. Hält sich verdammt lange. Ja. Sie haben es ja mit MP3 Pro probiert und haben eine Bauchladung gemacht. Ja, das Problem ist ja bei der ganzen Geschichte, wie kannst du dem Kunden erklären, dass du unbedingt zum Beispiel MP3 Pro haben sollst oder haben willst? Ich meine, ich habe ja ein Tonstudio hier und ich bin dann auch immer manchmal so leicht gefrustet, wenn man dann denkt so, boah, jetzt habe ich das alles neu abgemischt, das klingt jetzt so viel genialer, viel schöner und man spielt das dann jemandem vor und der sagt, ich höre keinen Unterschied. Aber es ist so, die Leute hören es nicht. Oder er spielt es dann auf einen uralten Netbook mit einem PC-Speaker ab und da ist so alles vermischt. Ja, das ist auch schön. Das ist dann schon bei mir im Studio mit genau denselben Boxen und ich schiebe die Leute dann auch schon mal schön in die Mitte, wo der Sound am besten ist, aber entweder sind meine Ohren irgendwie anders oder andere Leute haben andere Ohren, also ich weiß nicht. Du hast sicher geschulte Ohren, das macht halt viel aus. Ja, das ist schon so, also da brauchen wir auch eine Zeit. Ich habe da am Anfang auch immer gedacht, von was reden die da jetzt auf dieser Beispiel-CD? So nach dem Motto, hören Sie mal hier, la la la la la. Und jetzt hier, wie viel besser, la la la la la. Hört sich irgendwie gleich an, aber inzwischen hört man das dann schon ziemlich deutlich, wenn man weiß, worauf man achten muss. Aber für die breite Masse ist doch das völlig egal. Also die hören, denen ist doch das egal. Hauptsache bum bum und dann ist gut. Ja, den einzigen Effekt, den die laute Masse mitkriegt, und das ist auch das, was man irgendwie gar nicht größer erklären muss, das Lautere klingt besser. Deshalb wird ja auch alles zu Tode komprimiert, weil es ist lauter, wird dadurch als besser angesehen, obwohl es eigentlich qualitativ wesentlich schlechter ist. Ist eigentlich auch eine sehr unglückliche Geschichte. Weil wenn man die richtigen Platten hat, die noch eine schöne Dynamik haben, die kann man richtig schön aufdrehen und das klingt dann auch richtig genial. Wenn man das so mit einer totkomprimierten macht, dann kommt da ab einem gewissen Punkt nur noch Gekrächze raus. Aber das ändert ja HP jetzt demnächst mit seinem Beats-Soundsystem auf seine Tablets, oder? Ich weiß nicht, diese Präsentation fand ich irgendwo bei diesem HP-Event ein bisschen daneben. Also er hat sich doch irgendwie ein bisschen blamiert, oder? Weiht mich mal kurz ein, worum, was ja, gerne auch. Also es gab, ganz am Anfang gab es die Ankündigung von Honeycomb, wo es da so irgendwie so ein kleines Bütchen gab und da standen dann so zwei Leute rum und hinten dran waren dann so 20 Leute. wo ich gegrinst habe. Und dann kam HP und hat einen richtig schönen Event gemacht. So richtig, wie man das in der Branche eigentlich gewohnt ist. Und auf diesem schönen Event mit richtig Show und richtig Holz noch, da war es dann so, dass da auch irgendjemand von Beatport vorgetragen hat. Und der hat dann, glaube ich, erstmal den Vorredner dann noch irgendwie dumm von der Seite angemacht und hat sich auch ansonsten nicht so sehr mit Ruhm bekleckert. Und so vom professionellen Soundstandpunkt hat er auch ein bisschen Mist erzählt. Und er hat eben gesagt, dass die neuen HP Tablets und demnächst auch die Laptops eben mit diesen Beats ausgestattet werden, das einfach genauso klingt wie im Tonstudio. Ja, das glaube ich auf Anhieb, dass ein Tablet einen Sound wie im Tonstudio hinbekommt. Ja, weil man braucht ja eigentlich nur einen Equalizer, ne? Genau. Und man muss die akustischen Gesetze mal kurz außer Kraft setzen. Aber das schaffen die Jungs von Beatport schon. Ich glaube, der Fachausdruck in den USA für solche Geschichten nennt sich Snake Oil, oder? Ja, genau. Da gab es dann auch einen, ich weiß nicht, irgendein Kollege von mir kam dann auch und ein Producer namens Bon Jovi hat irgendwie nicht wirklich was mit der Band zu tun. Der hat auch seinen eigenen kleinen Equalizer gebaut und damit klingen dann also auch die ganz schlechten Boxen wie die ganz teuren. Also das habe ich mir auch nur angeguckt und habe gesagt, Also es gab ja früher, gab es ja dieses Magische, dass du CDs mit einem schwarzen Schrift beschriftet hast. Und dann klingt das viel besser. Ah, ich erinnere mich genau. Ja, deentmagnetisieren. Oh nee, das war jetzt irgendwie verkehrt. Entmagnetisieren, ja. Das war nochmal was anderes, aber auch, wann hast du dein RAM zum letzten Mal defragmentiert? Ja, ständig. Gestern erst. Ah, okay. Rechner ausgeschaltet. Oh. Ihr habt aber nicht RAM-Doubler oder so früher mal gekauft? Nee, auch nicht. Habe ich nie dran geglaubt, dass man RAM verdoppeln kann, indem man ihn komprimiert. Aber das haben viele Leute gekauft. Ja, es hat ja so, wie ich das in Erinnerung habe, hat es ja auch nichts gemacht. Von daher, ob man es installiert hatte oder nicht, ein bisschen Speicher weg, aber sonst. Und ich glaube, eine gute CPU-Info hat man bekommen, wie die Auslastung war. Genau. Und man hat den Placebo-Effekt ausnutzen können. Stimmt. Guck mal, mein Rechner ist viel schneller geworden, seitdem ich das Tool drauf habe. Und er hat doppelt so viel RAM. Boah. Das erinnert mich irgendwie an den Bastard Assi from Hell. Oder Bastard Operator from Hell. Früher konnte man den Leuten ja auch so ziemlich alles erzählen. Heute ist die Erdmagnetstrahlung besonders hoch, tragen sie die Disketten über dem Kopf. Obwohl, das könnte man vielleicht mit USB-Sticks mal ausprobieren. Meinst du, es würde wieder ziehen? Och. Also ich kann mich nur noch an gute Zeiten erinnern, wo so C64-Freaks, die sehr viele Software kopiert haben, die haben ihre Diskettenbox mit Dauermagneten ausgestattet, die man per Knopfdruck aktivieren kann. Oh, echt? Das habe ich ja noch nie gehört. Habe ich live on stage gesehen, ja. Also fand ich cool. Ja, es gab da ja auch Gerüchte, dass also irgendein Raubkopierer damals seine Disketten hinter der Wandverkleidung versteckt hatte und die Polizei hat es trotzdem gefunden. Genauso wie sie den Radiowecker beschlagnahmt hat. Weil das ja ein nicht genehmigtes Modem war. Ne? Ah, okay. Das war ja auch der Gag schlechthin. Kino.to. Ah, okay. Hat man das letzte schon? Playbook? Verkauft sich nicht. Nein, das ist unwichtig, uninteressant. Aber Kino.T, das will doch jeder hören. Das habe ich heute auch vom Kollegen gehört, der da war, dass die irgendwie dicht machen mussten. Und ich habe dann auch nur trocken gesagt, eigentlich richtig so. Das 2,5 Millionen haben sie beschlagnahmt. Aber der Gag ist doch das Allercoolste, dass sie dann die Polizei verklagt haben. Aha, okay. Das habe ich noch nicht mitbekommen. Weil wenn du auf die Kino.do-Seite Mörb gehst, steht dort, dass die Polizei diese Seite beschlagnahmt hat. Und sie haben aber vergessen, das Impressum einzufügen. Okay, ja, da sind sie natürlich dran. Und sie wurden verklagt. Boah, super. Naja, warum soll es denen besser gehen, anderen privaten Webseiten benutzen? Also es heißt, wenn du auf einer Webseite kein Impressum hast, könntest du verklagt werden. Deutschland. Ja. Nur Deutschland. Oder vielleicht noch andere Länder, aber bei uns ist es ja zum Glück nicht so. Also ich blicke da, ehrlich gesagt, blicke ich da nicht ganz so durch mit dem Impressum. Die einen sagen, es reicht, wenn man eine Kontaktadresse oder eine Möglichkeit hat, einen Kontakt zu dem Website-Betreiber herzustellen. Die anderen sagen, die Mindestdaten müssen irgendwie drin sein. Die nächsten wollen Impressum irgendeinen Haftungsausschluss noch dazu haben. Ja. Und die letzten wollen noch. Und die letzten wollen noch einen RAM-Doubler installiert sehen. Genau. Hatte eigentlich Kino.to damals ein Impressum? Also damals? Bin ich überfragt. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich von der Seite habe ich erst dann was gehört, wo so hochgenommen worden ist. Das ist für mich jetzt auch nicht wirklich interessant. Meine Filme oder die ich haben möchte, ja, kaufe ich mir. Streamen mache ich überhaupt nicht. Und ansonsten bin ich viel im Kino. Das ist gut. Da hat jetzt die Filmindustrie Freude. Ja. Ja, das. Mach ich ähnlich. Ist auch ein Hobby. Ich bin da eher so ein bisschen faul, ins Kino zu gehen und zu gucken, wo kommt er jetzt. Ich warte da lieber, bis er einigermaßen günstig auf DVD oder im Fernsehen kommt. Ja. Aber eher DVD. Mhm. Ja, das mache ich auch dann meistens. Also ich bin, wie gesagt, ziemlich häufig im Kino und schaue dann, was gibt's denn alles Neues? Und die Filme, die mir dann wirklich gut gefallen, da warte ich dann, bis er, also bei mir ist die Preisgrenze 10 Euro und warte ich, bis die Blu-ray mittlerweile unter die 10 Euro fällt und dann kaufe ich mir den Film. Mhm. Habt ihr es, ja, Bernie? Wenn da jetzt alle mal ein bisschen konsequenter wären, so mit dieser 10 Euro Grenze oder wo auch immer, dann würden sich doch irgendwann mal die Produzenten überlegen, wollen wir jetzt so lange auf das Geld warten oder bieten wir es gleich zum vernünftigen Preis an? Genau, ja. Nur das, wenn. Aber das ist für mich, stellt sich an der Stelle dann auch wirklich die Frage, warum die Streamportale nicht benutzt werden. Also ich nehme jetzt einfach mal als Beispiel dieses MaxDome. Und wenn ich mir das angucke, ich glaube, da kostet ein aktueller Kinofilm irgendwie 3,99 Euro, glaube ich, für einen Tag. Kommt das hin? Oder 3 Euro? Möglich, ja. So, und wenn ich hier jetzt aus dem Haus gehe, gehe ich 200 Meter die Straße runter, da ist so eine Automatenvideothek, da zahle ich für 4 Stunden 50 Cent. So, warum soll ich was streamen, was wesentlich teurer ist? Und da hat noch nicht mal der Betreiber irgendein Lager oder irgendwelche Läden, die er zu betreuen hat, keine Mitarbeiter. Und, naja, gut, weniger Mitarbeiter, die das dann betreuen. Da stellt sich mir wirklich die Frage, warum? Es ist Winter, es ist kalt. Na, da freue ich mich eigentlich immer drauf. Ich bin so ein Wintermensch. Okay, schlechtes Beispiel. Im Prinzip ist es so, dass wir diese Videothek um die Ecke verklagen müssen, weil das ist ungerecht. Und über wen kriegt man diese MaxDome-Geschichten? Über eine dicke Leitung der Telekom. Das ist, glaube ich, die Firma, der ich schon seit Jahren eine 6000er-Leitung bezahle, sie mir aber nur eine 3000er liefern. Mhm. Und die mir doch gesagt, ich habe dann mal nachgefragt und sie haben mir sehr freundlich zu verstehen gegeben, wenn ich feststellen sollte, dass sie mir mehr liefern können, dann soll ich ihnen das bitte sagen, dann würden sie mir das auch ohne Wenn und Aber zugestehen. Hallo? Ja. Ja, ich wurde dann auch sehr belohnt für meine garstige Nachfrage. weil sie haben mir dann wieder so einen 2-Jahres-Vertrag aufs Auge gedrückt und haben mir bei der Gelegenheit meine Country Flat unter den Tisch fallen lassen. Und ich habe ein halbes Jahr gebraucht, bis sie mir die wieder aufschalten konnten. Ah oh je. Ich bin ein Fan dieses Ladens. I see. Da bin ich ja froh, das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hatte mit der Telekom Gott sei Dank nie Probleme. Kommt drauf an, wo man wohnt, ne? Ja, klar. Stimmt, ja. Also ich hatte da zu Zeiten von meiner Mailbox hatte ich eigentlich auch Schwierigkeiten, weil mit analog ging das nicht. Ich musste eine ISDN-Leitung legen lassen, dass ich die volle Bandbreite hatte und die war dann auch nur über Richtfunk. Ja, super. Ich krieg jetzt ja ab und an noch nette Werbeprospekte von der Telekom, dass sie mir doch so gerne eine VDSL-Leitung verkaufen täten. Ja, Finde das ist ich auch klasse. super Sache. Das So. versuchen sie bei mir auch und dann geht man an die Anfrage und an ihrem Ort leider nicht verfügbar. Geht bei mir auch Super so. Werbung. Also ich Ja. kriege immer Werbung, dass ich doch Swisscom TV doch verwenden könnte und dass es ja dann viel besser und toller ist. Und dann sage ich, okay, verkaufen Sie es mir doch. Es geht nämlich nicht, weil nämlich bei uns die Leitung nicht geht. Schön, dass man drüber gesprochen hat, oder? Und dass sie dir einen netten Brief mit bunten Papierchen geschickt haben, obwohl sie eigentlich von der Kundendatenbank das rausfiltern können. Hallo? Der kann nicht. Tja. Aber der Ja. Aufwand ist anscheinend größer, kostenintensiver, als eben das doch auch mitzusenden an jeden. Eben. Vielleicht darf die Marketingabteilung ja nicht an die Kundendaten ran. Security. Genau. Datenschutz, ja. Vielleicht sollten die sich mal einen Staatsanwalt suchen, der ihnen das genehmigt. Sonst geht's doch auch. Aber vielleicht einen kleinen Tipp für die Hotline-Geplagten von der Telekom. Ich hing mal vor Ewigkeiten, hing ich mal mittags um die Mittagszeit 1 Stunde in der Warteschleife. Hast gewartet, dass die aus dem Mittag wieder rausgekommen sind? Ja, so nach dem Motto. Aber zu dem Zeitpunkt hatten sie noch diese Heyo, Heyo Telekom, ja, Warteschleife. Ich weiß nicht, ob ihr die noch kennt, aber da hat man wirklich alle Stufen des Wahnsinns dann auch durchgemacht. So am Anfang summt man vielleicht noch leise mit und dann kommt wieder das Dö-dö-dö-dö-dö. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld und dann ärgert man sich und dann ist es einem irgendwann ganz egal. Und nur einen kleinen Tipp, wenn man da abends anruft, die haben ja sehr lange Servicezeiten, so ab 8, 9, ich glaube sogar um 10 kann man auch noch anrufen. Da haben die Zeit, die Leute, das ist echt Wahnsinn. Also da habe ich echt schon mal eine halbe Stunde mit einem Mitarbeiter da telefoniert. Das ist dann auch um, also da kommt man dann auch schnell durch. So Ist mal das als kleiner gratis? Insider-Tipp. Kostet das was? Nee, mittlerweile sind die wieder kostenlos. Ich glaube, das war zwischenzeitlich eine Zeit, wo sie Geld genommen haben und mittlerweile sind es, glaube ich, wieder 0800 Nummern. Aber nur innerhalb Deutschland. Also wenn du jetzt sagst, als Schweizer, ich mache jetzt da mal so einen Test. Ich möchte eine halbe Stunde Unterhaltung. Oh, hätte ich besser mal nichts gesagt. Ich hätte gern dieses Entertainment-Paket von Ihnen. Gern Eine halbe Stunde. VDSL, genau. Wo wohnen Sie denn? Das wär's doch. Also du könntest ja dann als Schweizer mal fragen bei der Telekom, ob sie denn diese DSL-Leitung verlegen können und ja. So über den Rhein, das ist doch nicht so weit. Kommt, Jungs. Das geht doch. Ach, die von der Swisscom kriegen das auch garantiert nicht mit. Ich sag denen nichts. Ich wechsle gerne. Wie? Swisscom gegen Telekom eintauschen? Bist du Jeckes? Allein so als Gag meine ich jetzt. Ja. Ja, vielleicht könnt ihr euch dann ja per LTE ranhängen. Stimmt. Ja.